vielleicht kommt der Gestank von den Katzen. Da erklärte der Rat den Katzen den Krieg und Tausende wurden getötet. Aber der Gestank blieb. In gewissen Stunden ist er so stark, dass man sich erbrechen muss. Woher kommt er wirklich? Vielleicht vom Schmutz?